sehr geschätzten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Liebe Österreicherinnen und Österreicher. Guten Abend, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Guten Morgen, liebe Hörer in Ost und West. Sie fetzen Schill. Es war einmal ein junger Prinz, er hieß Titus und schrieb im Sommer 2018 folgende Zeilen in sein Tagebuch. Diesen Sommer wurde in Wien aufgrund einer anstehenden gesetzlichen Erschwerung, was den Abriss von Althäusern betrifft, noch sehr schnell vor dem Stichtag abgerissen, was geht. Auch bei mir im Hof vis-à-vis, irgendwann hüpfte dann eine Taube im Innenhof herum. Wenn sie fliegen wollte, dreht sie sich nur im Kreis. Wahrscheinlich war sie auf einem Auge blind, mit dem Effekt, dass sie ihren Kopf nach unten drehte, wenn sie gerade nicht auf der Seite der gewünschten Blickrichtung stand. Sie war mehrere Tage im Hof und wurde von mir ab und zu gefüttert. Nach einem Wochenende, an dem ich nicht da war, stellte ich fest, dass sie immer noch da war, Montagmorgen. Einen Tag später habe ich sie in die Fahrradtasche gepackt und mit in den Schrebergarten genommen, abends in eine Bananenkiste gepackt und in die Gerätehütte getan wegen der Marder. Irgendwann kam die Frage auf, ob ich ihr einen Namen geben sollte, entschied mich aber dagegen. Ich musste an den Episodenfilm Night on Earth von Jim Jarmusch denken. In der Helsinki-Episode erzählt der Taxifahrer Mika dem sturzbetrunkenen Aki von der Frühgeburt seiner Frau. Das neugeborene Kind, eigentlich totgeweiht, ist dann doch länger am Leben als erwartet, nämlich genau bis zu jenem Zeitpunkt, als die Eltern Hoffnung schöpfen. Finnische Melodramatik. Nachmittags, ein paar Tage später, fand ich die Taube dann nicht mehr, sie war weg. Einerseits traurig, aber auch froh, mich nicht mit einem leblosen Körper konfrontiert zu sehen. Es mag ja sein, dass eure Gesänge zur besseren Heilung meiner Verwundung beitragen, aber im Moment wäre es mir lieber, wenn ihr das Omen befragen würdet, wie es um meine Rückkehr nach Rom bestellt ist. Wir haben das Omen schon befragt. Wir haben eine gänzlich unbefleckte männliche Ziege geopfert und ausgeweidet und festgestellt, dass ihre Organe sehr gesund waren. Gesunde Organe. Diese Ziege hat offenbar wenig mit den Weibern dieses Landes zu schaffen gehabt. Arbeitstitel: Die Aura eines verregneten Montagmorgens. Kein Grund zum Aufstehen, weder Arbeitszwang noch freizeitliche Anreize. Ein leises Brummen des aufkommenden Frühverkehrs ist zu vernehmen. Vernehmlich dezent zunehmend. Ein auditiver Hinweis auf das zweckbehaftete Wesen eines Werktages. Durch den stetigen Regen gleicht die Helligkeit jener der schon vergangenen frühen Morgenstunden. Der Kaffee schafft es nicht, die anfliegende Lethargie entgegenzuwirken. Als Kind mochte ich Kaffeeduft überhaupt nicht. Es roch falsch, wie eine fremde Wohnung. Eine gewisse Abhilfe schafft das geöffnete Notebook. Der Newsfeed vermeldet den Fund einer 90-minütigen Film-Footage-Montage, gedreht 1980, von einem japanischen Filmteam. Zu sehen ist das verregnete, bleiern wirkende London. Die Häuser sehen bekannt aus, nicht aber die Kleider der Passanten oder die Formgebung der Fahrzeuge. Die gibt es in der Form nicht mehr. Langsam lässt man die Londoner City hinter sich, man ist an der Peripherie angelangt. Das Ziel sind die EMI Elstree Studios. Man trifft Julian Senior, der mit der Post-Production von The Shining beschäftigt ist. Am Set hat es gebrannt, man kämpft mit den Deadlines. Das fremdländische Produktionsteam sammelt Material für den Themenbereich Paranormales. Man trifft auf Vivian Kubrick, die Tochter des Regisseurs, der sich nicht blicken lässt. Später dann aber doch telefonisch zur Verfügung steht und sich dabei erstaunlich offen zur Intention des 1968er Epos 2001 Odyssee im Weltall äußert. Für gewöhnlich tut er sowas nicht. Vielleicht weiß er auch gar nicht, dass seine Audiospur aufgezeichnet wird und lässt sich im harmlosen Plauderton klare Antworten entlocken. Später führt Vivian, begleitet von ihren hochgewachsenen Hunden, durchs Depot. Sie beschäftigt sich gerade mit einer Making-of-Doku von The Shining. Sie zeigt ein schweres Kameraobjektiv. Damit wurden im Vorgängerfilm die Kerzenszenen realisiert. Heute liegen die gezeigten Objekte in einem Archiv, die Autos wurden verschrottet, Menschen sind gestorben oder alt geworden. Arbeitstitel: Weiße Hitze. Weiter geht es mit einem Meer an Sommer, an Sonne. Wir gehen etwas weg vom diffusen, unwirklichen und wir bleiben thematisch beim Film. Auch der männliche Hauptdarsteller vom vorigen Film bleibt gleich. 1975 verpflichtete der italienische Regisseur Michelangelo Antonioni den, was seine Filmrollen angeht, sehr eigenwilligen Jack Nicholson. Einige Jahre zuvor hat er die Rolle des Paten ausgeschlagen, die dann Marlon Brando sehr überzeugend verkörpert hat. Der Film heißt The Passenger oder im italienischen Original Professione Reporter. Und diesmal wird Jack nicht wahnsinnig, sondern er nimmt die Identität eines verstorbenen Waffenhändlers an. Und dabei steht er zweimal vor einer Theke einer Autoverleihfirma, nämlich der Firma Avis. Und auch bei The Shining gibt es eine Szene an der Rezeption, wo Avis-Aufkleber zu sehen sind. Wahrscheinlich kein Zufall. Hier aber leiht sich Jack Nicholson, der in dem Film David Locke heißt, ein Fahrzeug. Wie lange brauchen Sie das Auto? Fragt die Mitarbeiterin. Solange ich lebe, entgegnet der Todgeweihte an einer Stelle. Er stirbt in einer spanischen Finca, einfach so im Bett, die Zigarette noch in der Hand. Ein Film für heiße Sommertage, beziehungsweise für jene mit einer gewissen Affinität hinsichtlich laut klappernder Schuhe. Die sind immer laut. Damals trugen nur Jogger Turnschuhe. Ein leises Schuhwerk ist de facto der Sneaker. Ich habe noch nie Menschen, die mit Vans, Sneakers bekleidet waren, in irgendeiner Situation erlebt, welche diese Teilemenge aller Schuhträger in meiner Wertschätzung sinken ließe. Kein einziges Mal Negatives erlebt. Und es gibt sehr, sehr viele Vans, Träger und Trägerinnen da draußen. Weißt du es noch? Was? Das Schönste in nicht zu raubender Erinnerung. Das war? Der Anfang. Als wir im Zuge beispiellosen Aufschwungs nach schlagartiger Reform der Währung mit bisher ungeahnter, aber plötzlich zur Verfügung stehender Kraft uns mit aufschwangen. Als neue Türen in die alten Scharniere gehängt wurden, als unter dem Wohlwollen des Gesetzes ein Wille nur alle Beseelte anzuschaffen, als jeder sich das Letzte abverlangte, den ersten, den entscheidenden Schritt zu tun, als alles an alle verkauft werden konnte. Gepackt, den Laden eingeräumt haben, reiner Genuss. Vorfreude hinter noch verhülltem Schaufenster auf die Kunden, die sich nach so langen, so schlechten, so schmutzigen Zeiten nun ansprechender zu säubern wünschten. Schluss machen wollten mit der kalkigen Seife, mit dem gräulichen Zahnscheuerpulver. Für sie hatten wir so vieles schon bereitgestellt. Sahniges, cremiges, duftendes, klares. Produkte, die mit den früheren Reinigungsmitteln, mit welchen die Alten sich abgeseift, nichts mehr gemein hatten. Jetzt stehe ich, kleiner Händler, allein. Gegen Warenhäuser, Versandhäuser, Shoppingcenters, Filialläden, Selbstbedienungsläden, Discountläden allein. Gegen Rotten von Konzernen und Ketten. Kann das gut gehen? Kleines Eigentum gegen großes Eigentum? Handgekurbelte Ladenkasse gegen Globalsteuerung? Menschliches Hirn gegen kaltrechnende Computer? Ich bin Geschäftsmann. Habe auch in aussichtslos scheinender Lage entschlossen und einfallsreich zu handeln. Unternehmerische Initiative hält die Welt in Gang. Werde ich, da ich mich zu kämpfen entschlossen habe, bestehen? In solchen Augenblicken kommen mir Zweifel, die mir, je strenger ich sie vor mir unter Verschluss halte, desto bewusster werden. Bemühe ich mich dann mit kühlem Kopf die Lage zu analysieren, geschieht es mir neuerdings öfter, dass eine Woge Mitleids mit mir selber mich unter Wasser setzt. Herzlichen Glückwunsch. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für diesen Artikel entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich Zeit für die Betriebsanleitung und machen Sie sich mit den von uns zusammengestellten Informationen vertraut. Die Betriebsanleitung beinhaltet wichtige Angaben und Anleitungen, die dafür vorgesehen sind, um den von Ihnen erworbenen Artikel mit Zufriedenheit nutzen zu können. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für spätere Konsultationen auf. Wir wünschen Ihnen eine zufriedene Reiterfahrung. Der genannte Artikel ist ein Bartape, also ein Band, das man sich um den Fahrradgriff drapiert. Reiterfahrung, ne? Schick die Priester zu mir! Dies Tier wird als Opfer angeboten. Es wurde geboren, als der Mond in der günstigsten der 16 Zonen stand. Diese junge Ziege von unbeflecktem Weiß wurde aus der Herde ausgewählt, weil sie meckerte, als ein Vogelschwarm bei Sonnenaufgang den Himmel kreuzte. Die Organe sind gesund, das Omen sagt Günstiges voraus für diesen Feldzug zum größeren Ruhme Roms und zum Ruhme des Römischen Reiches. Und der Hanse ist nicht so wie zum Beispiel mancher, der nur den Schilling noch läuft und glaubt, Geld ist jetzt wichtig. Der Hanse braucht sehr viel Liebe. Okay, also, ich bin jetzt da. Sommerserie und den ganzen Käse. Ich bin mir nicht sicher. Also, es passiert so viel in meinem Leben und alles macht's. Ich hab jetzt voll die. Eins. Ah. Such ärgerlich. Also, das Mikrofon liegt am Kinderwagen und das Monitoring ist über USB in meine Ohren und deswegen habe ich jetzt eine Latenz von 0,1 Sekunde. Was sehr viel ist und ich höre das jetzt deutlich, aber es ist mir egal, weil ich mache alles für die Fetzenschädel, ich mache alles. Ja? Sogar da jetzt an irgendwie mit dem Kinderwagen durch die Stadt fahren, 15. Hieb, der Wind brennt, nein gar nicht, der Wind pfeift, die Sonne brennt, nicht umgekehrt und alle Leute schauen mich komisch an, weil ich selber mit mir rede, für die Fetzenschädel, für die Sommerserie. Was passiert in meinem Leben? So viel. Also Schule ist aus, das habe ich gut überlebt. Das war sehr anstrengend. Ich habe stundenlang geschrieben und es war gar nicht einfach, weil wir so eine Spezialschule sind mit Spezialstundenplänen und Spezialstundentafeln und das war wirklich Brainfuck teilweise. Aber okay, das habe ich erledigt. Mir geht's gut, der Frau geht's gut, dem Kind geht's auch gut. Und jetzt klimper ich mich da so durch den Gemeindebau. Was mir halt auffällt, ist, total viel Häuser abgerissen werden und Baugruben jetzt da stehen, weil ich hab da gehört, bin mir nicht sicher, aber das hat sicher was damit zu tun. Die Gesetze sind jetzt so, dass halt irgendwo in nächster Zeit alle alten Häuser und der Bestandsschutz stehen und dann können sie dann mal von Immobilienhallen aufgewertet werden. Deswegen werden sie jetzt geschwind noch abgerissen. Vor dem Stichtag, irgendwann muss ich einen Stichtag machen. So ist es halt. Was ich gelernt habe, wenn ein Baby nach 8 Uhr auf die Welt kommt, dann ist es der nullte Tag sozusagen. Also wenn du am Freitag um 10.24 Uhr geboren wirst, dann hast du deinen ersten Lebenstag erst am Samstag. Aber ist auch okay. Ne? Mir tut das ja total leid. Ich würde dir echt voll coolen Content bringen wollen. Sicke Scheiße. Aber ich will eigentlich nur spazieren gehen. Daheim sitzen, essen, kochen. Gestern war ich das erste Mal seit, ja, nicht ganz einem Monat allein für mich, ohne dass ich jetzt einen Weg zur Arbeit, von der Arbeit oder irgendeine Willhaben-Aktion fürs Kind gemacht habe. Und das war ganz schön. Aber ich beschwere mich nicht. Es ist echt geil. Jetzt fängt es so langsam an, schon Gesichtszüge zu machen. Weil Babys lachen ja nicht von Anfang an. Das ist, wenn sie lachen, ist es nur Zucken. Das ist aber da schon sehr viel. Und es ist sehr viel wert. Einen Dampfgarer habe ich jetzt noch und den benutze ich total gern, weil es lustig ist, Essendampf zu garen. Dampfgarn klingt voll scheiße, aber es ist eigentlich voll geil. Die Zucchini wären knackig. Richtig knackig. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass der Titus so cool ist und da einfach wirklich gute Sachen ausschneidet. Der KAC hat einen richtig geilen Kader zusammengekriegt. Hat einen super Stürmer, super Tormann, super Trainer. Vielleicht haben wir mal wieder Macht. VSV geht es auch ganz gut, die haben sehr wieder davon. Ganz viele Obstbäume da jetzt auf der Schmelz. Ich erzähle einfach, sprechendes Denken, Sommerseriendenken. Sommer, Sommer, Sommerserie. Im Herbst gehe ich noch einmal ein Jahr in die Schule und dann gehe ich ein Jahr in Karenz. Und auf das freue ich mich schon pfundig. Meine Frau hat lustigerweise jetzt auch gerade gesagt, dass sie sich schon fast ein bisschen auf die Schule wieder freut. Dass sie wieder arbeiten gehen kann. Jetzt muss zuerst einmal das Kind auf die Welt kommen. Der Marischplatz wird umgebaut. Wenn ich mir da vorstelle, so einer fingert an meiner Karre rum, wenn ich in Urlaub bin. Dann komme ich zurück, Sitz verstellt, Spiegel, alles falsch. In jedem Aschenbecher eine Kippe. Ne, ich war schon ein paar Mal oben, ne? Habe ich denen gesagt, die sollen endlich mal aufhören mit diesen Aushilfen und was sie alles haben, ne? Ja, Herr Lewandowski heißt es dann. Es gibt nicht genug so gute Fahrer wie Sie. Wenn wir nur so gute Leute hätten, ne? Und so. Ja, wie gesagt, bin ich Ihrer Meinung, ganz klar. Aber wenn es nach der Firma ginge, dann hätten die am liebsten, dass ich die Karre noch mit in den Urlaub nehme. Echt? Aber hier, so weit geht die Liebe dann ja doch nicht, ne? Fetzenschädel Sommerserie 2018 live aus der Männerumkleide im Otterkringer Bad, im Otterkringer Sommerbad. 9:30 in der Früh. Die Population des Bades momentan 528 Pensionisten. Und eben habe ich erfahren, dass aus betriebstechnischen Gründen es in der Damendusche zu Temperaturschwankungen kommen kann. Mit freundlichen Grüßen die Betriebsleitung. Leider haben wir die schlechtesten Erfahrungen mit der Schulmilchaktion gehabt. Erstens haben sie sich gegenseitig angespritzt mit dem Kakao oder mit der Milch. Dann 10, 15 Pakete haben wir gleich drin im Klo gefunden. Haben wir es müssen rausholen. Also es war eigentlich das Schlechteste, das Schlimmste. So, Sommerserie 04. Der Hansi spricht wieder einmal zur Abwechslung. In meiner Küche gibt es 7 Geräte, die piepsen. Und ich verstehe nicht ganz, warum mein Wasserkocher mit jedem Druck, den ich machen will, piepsen muss. Er ist schon an und für sich ziemlich geil, weil der kann nämlich Temperaturen und nicht gleich 100 Grad. Also es ist praktisch ein Feedback-Wasserkocher. Was ist cool, weil ich trinke meinen Kaffee ja gern mit 80 Grad heißem Wasser und ich habe ja jemanden, der gern 40 Grad warme Milch schlürfen will, die vorher angerührt wird. Deswegen ist es schon geil. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt die Temperatur einstellen will, fängt er bei Default bei 100 an und ich muss ungefähr 8 Mal auf den Knopf drücken und jedes Mal, wenn ich drauf drücke, piepst es. Ich hasse Piepsen wie die Pest. Es gibt ja Autos, die piepsen, wenn sie rückwärts fahren. Es gibt Autos, die piepsen, wenn die Tür aufgeht, denn nämlich die am liebsten ins Gesicht treten, also den Autos, nicht den respektablen Besitzern, die ja nichts dafür kennen, dass sie auch irgendwie von A nach B müssen und wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen nicht imstande sind, ihre Füße oder ein Fahrrad oder den öffentlichen Personennahverkehr zu benutzen. Ich habe Respekt vor diesen Menschen, die einfach gezwungen sind aufgrund ihrer Umstände. Aber vor einem piepsenden Arschlochauto habe ich keinen Respekt. Das trifft mir einfach nur noch an. Ich glaube nicht, dass irgendeiner überlebt, weil ein Auto gepiepst hat. Ehrlich gesagt. Angry, angry. Off. So, der Eissalon Maus am 18.07.2018 hat folgende Sorten: Cookie, Marzipan, Mandel, Zartbitter, Schokolade, Schokolade, Heidelbeer Vegan, Himbeer Vegan, Fiocco, Nougat, Malaga, Apfel, Zimt. Parfaiter coitus, lavage qui pleure. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis confiture. Très bien, parfaitement. Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, maintenant Gilbert Bécaud. Mon amour, pendant toute la nuit, l'amour, la nuit. Zimt, Choco Chili, Raffaello, Kokos, Marille, Topfen, Blutorange, Schoko, Heidelbeer, Mascarpone, Kaffee, Zitrone, Vanille, Amarena, Torrone, Erdbeer, Stracciatella, Joghurt, Erdbeeren, Pistazie, Mango, Schweizer Riebsel, Haselnuss und Banane. Also meine Frau hat gestern zu mir gesagt, dass ich total hübsch ausschaue. Jetzt sind meine Haare wieder so lang, dass ich ein Haarband, so wie ein Fußballer, trage. Meine Frau sagt, das hilft mir. Und dann hat sie gesagt, du wärst sogar als Mädchen hübsch. Und deswegen ist sie ganz froh, dass das Kind ausschaut wie ich. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Aber außerdem bin ich als Leistungsverweigerer beschimpft worden, weil ich mich nur Halbzeit arbeite. Und ich möchte das jetzt auch irgendwie als Adelung verstehen, weil, ich meine, wo werden wir uns denn hinleisten? Ganz ehrlich. Dann habe ich halt gefragt, wofür ich denn arbeiten sollte. Und sie haben gesagt, ja, damit du Geld hast. Ich frage, was mache ich mit dem Geld? Und dann hat sie geheißen, ja, auf Urlaub fahren. Und dann habe ich gesagt, ich mache Urlaub in Kärnten. Und dann hat sie gesagt, also bei mir daheim sozusagen. Und dann hat sie gesagt, ja, damit du fein essen gehen kannst. Und dann habe ich gesagt, ich gehe ins Schutzhaus. Und dann sind wir irgendwie so draufgekommen, dass es wahrscheinlich wirklich echt egal ist, was du machst, solange du Spaß dabei hast. Und dass es eigentlich gar nicht so richtig darum geht, irgendwas Großartiges zu erreichen und schon gar nichts Finanzielles. Weil ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass die Facebook-Aktie um so und so viel Prozent abgestürzt ist und dann 16 Milliarden Dollar, Euro vernichtet worden sind, wo man gesagt hat, die hat es vorher gar nicht gegeben. Wie kann es denn jetzt vernichtet sein? Und irgendwie, weiß ich nicht, ist es glaube ich wertvoller, wenn man Zeit hat, als dass man Geld hat. Wenn man mal seine maßlosche Pyramidenbasis erfüllt hat, dann ist es glaube ich echt wurscht. Weil sie wirklich glücklich macht mich zumindest ein teures Auto nicht. Ein billiges aber auch nicht. Alrighty. Also ich habe jetzt gerade wieder mal eine Folge Not Safe for Work. Die Biene wird sich dann wahrscheinlich dementsprechend aufklären lassen, was das ist. Und ich habe mir am Anfang gedacht, hey, eigentlich ist es doch eine gute Idee, wenn wir uns von unseren Fans Pakete schicken lassen mit Geschenken und so. Und dann bin ich drauf gekommen, hey Alter, eine Stunde lang irgendeinen Scheiß zu besprechen in irgendwelchen Menschen, ja Puppilein, die irgendwelche Menschen dir geschickt haben, nur damit sie dann im Radio, auf USB, Internet, Kopfhörer, Scheiß-Dings sind, das ist jetzt auch wieder nicht wirklich wert, denke ich mir. Vor allem, wir haben ja so oder so eh schon keinen Kontext in unsere Dinge, wir brauchen uns das nicht auch noch von außen aufdrängen lassen, dass wir noch viel weniger haben. Könnt ihr mal den Zutz nehmen, Puppilein? Ja, genau. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, jawohl, ob ich das jetzt schon erwähnt habe, aber ich sage ja momentan noch Puppilein zu meiner Tochter. Meine Frau sagt Mäuschen. Und ich weiß nicht ganz genau, ob sie das mögen wird dann, wenn sie einmal älter ist, weil ich ja nicht wirklich weiß, was für ein Kind kriege. Ich meine, von Räubertochter bis Prinzessin ist ja eigentlich eine ziemlich große Bandbreite. Die kann ja eigentlich alles werden. Und ob die dann damit zufrieden ist, dass er in Sternchen Pucktüchern eingewickelt worden ist als Baby oder nicht, das weiß ich nicht. Ich noch immer einen kleinen, aber harmlosen Groll gegenüber meiner Mutter, weil ich damals als Fünfjähriger als Marienkäfer verkleidet worden bin. Ich habe total süß und herzig ausgeschaut, aber das war mir damals als Fünfjähriger und jetzt eigentlich auch noch ein bisschen ziemlich wurscht, wie herzig und süß ich ausschaue. Weil ich war echt grantig, weil das war nämlich Skikurs. Und es gibt, glaube ich, nichts Lächerlicheres für einen Fünfjährigen, der eigentlich Zorro oder Cowboy oder Ritter oder irgendwas mit einer Waffe sein will. Und dann bist du ein Marienkäfer, der da die Pisten aber wedelt. Das ist, der Mann. Das ist halt eine schwierige Frage, aber ich glaube, ich werde es dann einfach beim Herrn Titus sein Podcast im nächsten Jahr dann genauer mit ihm besprechen, wenn er mich wieder einladet. Zur Zeit ist Tempo. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Herr Titus Feuervogel einen richtig coolen Podcast hat und den teasert er jetzt ja schon in unsere Telegram-Gruppen ganz vehement an. Und sonst, derweil kämpfe ich ein bisschen gegen die Sonne, die meiner Tochter auf die Wange scheint, was ich gar nicht gern habe, weil Sonne ist bad. Also nicht wirklich, aber wenn es zu viel im Gesicht meiner Tochter ist, dann auf jeden Fall. Das war jetzt gerade der 46B, der da jetzt zum Otterkringer Bad hinauf rauscht, während ich hinunter flaniere. Ja, also heute war ich wieder schwimmen und es ist echt, also Aquagymnastik kann ganz schön nervig sein. Und da meine ich jetzt gar nicht die Rhythmen von aus den 90er Jahren, warum das eigentlich immer 90er Jahre Dreckstechno sein muss, weiß auch keiner. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, no, there's no limit. Es ist einfach nervig, weil sie das halbe Schwimmbad absperren. Und zwar aber nicht in der Hälfte, dass man jetzt an die drei Leute, die länger schwimmen wollen, jetzt noch länger schwimmen gehen, sondern sie tun es halt in der Braten absperren. Dann kannst du noch halbe Länge schwimmen. Und du hast dann irgendwie auch nichts zum Abstoßen und das ist dann auch nicht mehr so prickelnd. Und ich weiß, es ist total gut, dass die Seniorengeneration, Seniorinnen und Seniorengeneration Bewegung macht und auch auf einem Niveau da abgeholt wird, wo sie sind und nicht irgendwie. Man ist halt immer ein bisschen nervig in Freiburg, weil wirklich schön ist es, glaube ich, nur dann, wenn es nicht so schön ist. Wenn das Wetter ein bisschen geiler ist und die Leute dann einfach an sich denken, ja, dann mag ich nicht ins Freibad gehen, weil dann ist es wirklich schön. Apropos schön, das sind jetzt ein richtig tolle Alto-Cumulo-Ziro-Gewitterwolken, wie immer die heißen, die sich da gerade über dem Wilhelminenspital aufbäumen. Und ich hoffe ja ein bisschen, dass es heute noch einmal so richtig overwascheln wird, weil gestern hat es das nicht getan. Und niemand hat was dagegen, wenn es es heute tut. Meanwhile, my daughter's asleep. Wir haben ja zeitenweise ein bisschen Schlafprobleme gehabt mit dem kleinen Mäuschen. Also Einschlafprobleme jetzt größtenteils. Und wir haben da einen tollen Trick, wie das zumindest bei unserer Tochter bis jetzt zumindest gut funktioniert, und zwar sind es die 5S von Dr. Harvey Karp. Dieser Dr. Harvey Karp sagt, dass die Kinder eigentlich 3 Monate früh auf die Welt kommen, weil der Schädel sonst zu groß wird, um gesund auf die Welt zu kommen und Kind und Mutter nicht zu töten. Deswegen kommen sie halt einfach schon im 9. Monat, sollten aber eigentlich erst im 12. Monat kommen, weil bis dahin sind sie noch nicht ganz ausgereift. Und deswegen sehnen sie sich so sehr noch im Mutterleib zurück und sind ungut. Manche sind ungut, weil sie halt eben einmal Mutterleib sind. Manchen ist es wurscht, weil die sind halt einfach aushaltiger, so wie es gibt ja bei uns Erwachsenen und Kindern, welche die aushaltiger sind und welche die weniger aushaltiger sind. Und für die, die weniger aushaltiger sind, simulieren wir dann einfach die Mutterleibsumgebung, indem wir uns, ja, auch Mopeds sind noch immer nicht verboten. Diese Mutterleibsumgebung simulieren wir, indem wir uns an die 5S halten. Das erste S ist das stramme Einwickeln. Das ist das, was bei meiner Tochter am besten funktioniert und was auch am meisten abschreckt, glaube ich, weil du sie wirklich wie ein Burrito richtig fest in der Dirndl einwickelst. Aber sie ist dann auch sofort ruhig und schaut zufrieden in die Welt. Das zweite S ist dann die Seitenlage und da kommt dann schon der nächste Aufschrei. Seitenlage, oh mein Gott! Plötzlich ein Kindstod. Natürlich muss man das Kind beobachten, wenn es dann in der Seitenlage liegt, weil, das stimmt natürlich, wenn es auf den Bauch dann kippt und nicht mehr atmen kann, dann ist blöd. Deswegen muss man da genau aufpassen. Wenn Rückenlage ist, dann wird der Moro-Reflex ausgelöst, der dann dazu führt, dass sie glauben, sie fallen und die Hände nach oben reißen und dann wischen sie sich selber an ins Gesicht. Genau, ja, das erste S, bleibt sie eh stehen, Autos, gell? Habt ihr mich gesehen? Das erste S ist, gehe gerade über den Zebrastreifen, dieses enge Einwickeln sind natürlich die Begrenzungen des Uterus, weil das Kind kann sich da ja auch nicht so wirklich bewegen. Und wenn man einmal ein neugeborenes Kind hat, merkt man, die zappeln ziemlich viel und das wirkt nicht immer so, als würde sie nicht taugen. Anywho, die Seitenlage ist eben auch wieder im Mutterleib, sind sie im Bauch oder Seitenlage. Und ja, eigentlich mit Kopf nach unten, aber dieses Kopf nach unten machen wir nicht, weil das ist dann, glaube ich, wirklich nicht gut. Dieses Kopf nach unten wird im Mutterleib abgeschwächt, eben durch die Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass es dazu keine Stressigkeiten gibt im Flüssigkeitshaushalt. Ich komme jetzt dann gleich direkt volley zum dritten S, und zwar ist es das weiße Rauschen. Hört ihr das? Das ist nämlich das, dass im Mutterleib hört man, ist es nicht leise, sondern richtig laut, und das ist immer so ein komisches Rauschen, weil das Blut durch die verschiedenen Gefäße des mutterlichen Körpers rauscht und das Kind dadurch einfach Stille als bedrohlich empfindet. Funktioniert auch voll gut bei meiner Puppe. Das vierte S ist Schaukeln, was jetzt momentan durch den Kinderwagen ausgelöst wird. Und das fünfte S wäre dann das Saugen am Schnuller oder Zutz, wie man bei uns daheim sogar. Wenn diese 5 Dinge dem Kind zugeführt werden, dann wird meins zumindest sehr schläfrig, klappt die Augen zu, wehrt sich noch dreimal gegen das Einschlafen und ist dann ruhig und zufrieden weg. Und schlaft dann auch ganz gut. Sie ist jetzt in Morpheus Armen. Und gehe jetzt noch zum Eissalon Maus auf einen kleinen Eiskaffee, weil der hat dann nämlich den kleinen Eiskaffee, was ich total nett finde. Das Coole am kleinen Eiskaffee ist, dass es nur eine Kugel Vanilleeis drinnen ist. Und das reicht nämlich auch. Und die werden wir jetzt dann ins Gesicht legen, besser gesagt in meinen offenen Mund hineinschlürfen, der kleine Eiskaffee beim Eissalon Maus. Und dann gehe ich ganz entspannt und zufrieden haben. Erst wenn ein heute geborenes Kind in die erste Realschulklasse gehen wird, erst wenn die NASA zum Countdown für den ersten bemannten Marsflug ansetzen wird, im Jahre 1980 also, wird das jetzt begonnene U-Bahn-Grundnetz fertig sein. Ich sitze da jetzt im Zug, ich glaube, der hat früher Albin Ecker-Lienz geheißen, weil er von Wien nach Lienz fährt. Das ist der einzige, der noch direkt durchs Spital durchfährt. Was nicht ganz stimmt, weil es gibt jetzt einen anderen über die Westbahn, der fährt zum Flughafen von Seistrom. Ich sitze in der ersten Klasse, Noblesse oblige, gell? Das ist die erste Fahrt von meinem kleinen Puppilein im Zug und sie genießt es total. Und wir sind jetzt gerade draufgekommen, dass von der Firma Kellys die Sing Sing sind viel besser als die Zigeunerradeln. Abgesehen davon, dass Zigeunerradl ja schon einmal fragwürdig ist, ob man das wirklich so nennen sollte, oder ob man vielleicht nicht einfach Paprikaradl dazu sagen könnte, oder Busterradl. Beim Sing Sing kannst du einen ekelhaften Nachgeschmack am nächsten Tag in der Früh. Ich ernte jetzt ein wohlwollendes Nicken und ich glaube auch bezüglich des Namens von den Zigeunerradeln. Man darf und man muss einfach nicht. Wir müssen niemanden beleidigen, indem wir einfach unseren Snack, wir können ihn wirklich Busterradl nennen, oder? Was soll die Scheiße? Das ist ja einfach nur absichtlich einfach Leid ärgern. Und sich dann lachen. So wie sie jetzt an den ganzen Frauenvereinen das Geld wegnehmen. Und sich Was aufgefallen ist, ist, dass die neue, also früher zu den Henry am Zug geben, als Bordrestaurant. Jetzt ist es der Don. Und der Don schafft es nicht mehr, einen Verlängerten zu machen. Das muss ein Cappuccino sein. Was mich dann auch ein bisschen gewundert hat. Aber gut, vielleicht ist die Maschine kaputt. Ja, weil sie die Milch eigentlich. Die Dame hat wirklich mit dem Kandel die Milch dazu geschenkt. Ja. Ja, Alter, warum sagst du, gib mir, schenk das in ein extra Glas. Da können Sie mit einen Espresso machen. Ja, ein Espresso und ein bisschen heiße Milch dazu. Ja, dann hätte sie ja wirklich mit dem Kopf gegen die Wand geknallt. Ich meine, das ist nicht best. Dann soll sie mal einen Arschloch Cappuccino verrechnen und mir aber einen verlängerten einschenken. Ich hab gedacht, das ist ja so ein Druck-Vollautomat-Scheiß. Alter, ich hab gewusst, das schmeckt grausig. Jetzt muss ich das mit Sing Sing. Ich weiß nicht ganz, ob ich das schon einmal erwähnt habe, aber es ist total geil. Was Scharfes soll sich jetzt mit was Süßem zu kombinieren im Mund. Also, der Trick ist zuerst die Mannerschnitte ein bisschen ankauen und anfeichteln und dann noch Hing-Sing dazu. Das ist geile Scheiße. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen, aber man muss es. Nein, also, Fetzenschädel, Sommerserie, das ist jetzt dann für die der Abschluss. Genau, das Sommer ist vorbei, es regnet. Die Schule fängt am Montag wieder an. Titus, wem lächelst du zu? Ich habe da hinten eine Frau gesehen, die ich glaube, die kenne ich, aber ich bin nicht sicher. Aber ich glaube schon, dass ich sie kenne. Die mit den Beatles-Leiberl? Ja, genau. Ist das nicht die Diane da, die Sportlerin, die Lacrosse-Spielerin? Ich kenne leider keine einzige Lacrosse-Spielerin, aber auch keinen Lacrosse-Spieler persönlich. Also, doch, du kennst eine Luki. Ah ja, ich kenne doch einen Lacrosse-Spieler. Der spielt, ich weiß es nicht, wer ernsthaft der spielt. Wenn du in Wien unterwegs bist, dass es ganz viele Lacrosse-Aufkleber gibt an den Laternenstangen, gleich unter die ganzen Fetzenschädel-Aufkleber, die ich immer anbringe. es ist schon ein bisschen ungut, dass ihr da einfach die ganze Stadt mit eurem Müll zugekleistert. Ich hab nichts zugekleistert, ich hab alle Pickel nur da. Es ist schon sehr tragisch, Biene, dass du da ab und nichts für das Team machst und drauf scheißt. Das ist ja wirklich wurscht, gell? Was mit dieser Einstellung, mit deiner Einstellung und deiner Mentalität, wundert es mich jetzt echt nicht, dass du bei der Volkswirtschaftshochschule lebst. Ich habe gedacht, ich krieg den Beef jetzt von anderen Seiten, ja. Aber nein. Ich krieg's ihn von beiden Seiten. Du, Biene, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind im Gartenbaukino. Warum? Weil wir ausgemacht haben, dass wir uns um 8 Uhr treffen. Jetzt ist schon nach 8, deswegen sind wir da. Okay, und was machen wir jetzt denn da? Sitzen und ein Interview geben. Yeah. Jetzt müssen wir reingehen, weil wir schauen einen alten 50 Jahre Stanley-Film an. Titus, warum schauen wir uns den Film an? Ja, weil ich obsessiv Obsession entwickelt habe in den letzten 2 Monaten. An dem Wochenende, wo wir uns nicht mehr getroffen haben, hat es begonnen. Und es geht seitdem weiter. Ich schaue mir eigentlich jeden dritten Tag irgendwelche Footage-Sachen auf YouTube über Stanley Kubrick. Was ist der beste? Paths of Glory? Paths of Glory? Den habe ich den. Was ist denn das Schleppen? Okay, Lolita? Ja, Peter Sellers, super. Obwohl ich mir Angst habe, dass er am Theater Tochter schießt, obwohl ich ja weiß, er schießt dann nicht. Okay. Drin sitzt Luigi. Ja? Ah ja, schade, Luigi. Der Mario aus der Mario. Wer ist der Mario? Mario ist Super Mario. Achso, ja, der hat der Super Mario ein grünes Cup. Ich bin jetzt nicht so, ich bin jetzt so ein Glory Hunter. Den räume ich nicht um wegen jeder Videospielfigur. Glory Hunter. Aber das ist ein echter Mensch. Ja, okay. Das schaut so aus. Also, dann würde ich sagen, stellen wir uns jetzt an oder bleiben wir einfach weiter sitzen. Wir sind ja ganz letzte Reihe und so. Ja, außerdem stehen dann die anderen Leute für uns auf, was ja voll geil ist. Oh, der hat alleine mit einem Wal an. Wie schön. Aber jetzt sind wir gerade dabei, Binne, warum tragst du eigentlich Band-T-Shirts? Bist du nicht ein bisschen zu alt für sowas? Ich trage nie Band-T-Shirts. Das ist. Also, ich habe ein Band-T-Shirt von dieser Band, das ich gerade trage. Das ist Brunner und Brunner. Ja, Arcade Fire. Und dann habe ich ein Neil Diamond Band. Also Brunner und Brunner, das FM4. Na, Brunner und Brunner, der Amerikaner. Und innen. Sweet Caroline. Du, du, du. Jetzt, ne? Na, erzähl mir mehr von Villeneuve. Ich hab lang gedacht, dass der Villeneuve hast Willi mit Vornamen. Der Schill hat so geheißen. Chili. Chili Villeneuve. Das ist aber der Papa von Ja, Schark. Eigentlich so auf Deutsch übersetzt, Willi Neustadt heißt er dann in Wirklichkeit. Ne? Willi Neustadt. Ja. Okay. Ja, das ist so wie die Bibi Blocksberg, die kommt aus Neustadt und ich habe mir gedacht, Wiener Neustadt, aber ist gar nicht so. Ist nicht Wiener Neustadt. Nein. Gut. Auf Amazon Prime, das ist jetzt eine Werbeeinschaltung, gibt es auch Bibi Blocksberg vor. Und das war einmal das Leben. Was die 80er gemacht worden ist und das ist noch sehr, sehr... heteronormativ oder was? Weiß nicht, was du jetzt hast, aber es ist... Heteronormativ heißt, wenn du in einer Welt lebst, in der es keine, in der es zwei Geschlechter gibt. Ja, ungefähr so. Ja. Ja. Genau. Aber man muss es schon ein bisschen in der Zeit sehen, in der es gemacht worden ist. Also für die 80er Jahre war es eh sehr modern, weil die Frauen da doch eine gewisse Führungsrolle übernommen haben. Ja, also ich denke jetzt... Jetzt habe ich es verwechselt mit dem Es war einmal das Leben. Das ist doch dasselbe, oder? Nein. Das Leben ist mit... Geschichte und das andere ist im Körper drinnen. Ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, das eine rote Blutkörperchen, das war ja eine Frau und die hat immer den Mann eines Trotten drüber gezogen. Aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt einer... Ich habe mir als Kind zweimal Perino geschaut, die ganze Staffel. Ja. Nach zwei Jahren wiederholen sie es nämlich immer. Das habe ich auch gefunden. Und der Hund, total weil tragisch. Die Oma gestorben ist. Und zu Besprechung kommst nie, wenn ich rufe. Ja. Den, den. Nein, das ist doch viel zu traurig. Das ist Call Response übrigens. Fachjargon. Ach so? Es geht mir schon ein bisschen ab, dass wir podcasten. Wieso wir dann eh schon die ganze Zeit unser eigenes Süppchen machen? Es muss ja dann nur jemand das Ganze einsammeln. Du, Titus, wann kommt jetzt eigentlich deine neue Folge aus? Was ist eine neue Folge? Von deinem Zeit des Tempo. Ich habe einen Gesprächspartner, Partnerinnenmangel. Also habe ich ja die letzte gerade gemaßt. Also Fetzenschädel, Sommerserie, das ist jetzt dann für die Ende. Der Abschluss. Sommer genau, das Sommer ist vorbei, es regnet. Die Schule fängt am Montag wieder an. Brace yourself, winter is coming. Ja, genau, winter is coming, gell? Walk of Shame. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, der Film war so langweilig. Er war so langweilig. Ich bin, glaube ich, viel zu viel 2018, als dass ich mir einen Stanley Kubrick-Film anschauen kann, der wirklich 10 Minuten lange Einstellungen hat, wie sich ein Raumschiff vor anderes zubewegt. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Da brauche ich mehr Feuer, einen rasanteren Schnitt. Außerdem habe ich wahrscheinlich einfach... Mir fehlt mir da einfach der cineastische Anspruch. Und ich habe ein Kind daheim, das um 4 Uhr in der Früh wieder was zu fressen haben will. Damit es wächst und groß und stark wird. Und sich dann irgendwann einmal Stanley Kubrick-Filme anschauen kann und sich wundern kann, wie man etwas so langsam erzählen kann. Und übrigens wird der Computer wahrscheinlich sie umbringen wollen, weil sie daran zweifeln, dass er unfehlbar ist. Und ist das nicht eine Metapher? Ist das nicht Adam und Gott? Kain und Abel, der Garten der Versuchung. Amen. Weil ich einfach so aus dem Kino abgehaut bin, nutze ich jetzt die mir verbliebene Zeit, während die werte Biene und der geschätzte Titus sich davon 50 Jahre alten iPads umgarnen lassen und finalisiere jetzt meine Sommerserie mit dem Kapitel Kärnten und dem Kapitel Italien. Ich bin mit meiner Familie in Zug gefahren in Kärnten, und zwar sind wir erste Klasse gefahren, und erste Klasse ist fucking geile Awesome-Scheiße. Man zahlt mehr, ich weiß, ich bin voll das arrogante Dreckschwein, dass ich mir das einfach leist. Das sind halt die ganzen Podcast-Millionen, die nicht nur für Versicherungen, sondern inzwischen auch schon für Zugtickets ausschmeißen. Aber es wäre sehr gemütlich, weil wir haben ja dann doch mit einem Kleinkind ziemlich viel Gepäck und so, und zweite Klasse ist bei der ÖBB noch sehr eng, und die haben mir echt gedacht, das ist einmal, dass ich jetzt mit dem Zug fahre in dem Sommer, da gönnen wir uns das. Wir haben dadurch, dass es sonst niemand macht, ein ganzes Abteil für uns gehabt. Und ich glaube sogar, dass es eigentlich die Business Class war, weil es waren nur 4 Sitze drinnen und nicht 6. Aber scheinbar war es dem Herrn Zugbegleiter wurscht, oder er hat sich vom Charme meiner Tochter verzaubern lassen. Es war alles geil, bis kurz nach Villach ein anderer Schaffner gekommen ist und gefragt hat, wie lange wir fahren. Ich sage, Spital, steigen wir aus. Und er hat gesagt, aha, gut, und dann wollen wir im Spital aussteigen und die Türen gehen nicht auf. Und ich habe meine Frau nach vorne geschickt mit dem Kinde, dass sie bei der anderen Tür rausgehen. Und ich habe mir gedacht, im schlimmsten Fall steige ich in Lienz aus und fahre zurück. Aber der Schaffner hat den Zug nicht weiterfahren lassen, weil er gewusst hat, da ist ja noch ein Kinderwagen, der raus muss. Und mein Kinderwagen geht sich knapp aus, dass er da durch diese engen Sorten ÖBB-Gänge durchgeht. Aber es ist, wie gesagt. Kärnten an sich ist, wie schon bekannt, einfach nur geil. Wenn es in Wien heiß ist, ist es in Kärnten angenehm. Man hat den See, man hat den Garten. Es weht immer ein netter Wind, manchmal ein bisschen heftiger, aber besser als diese schwüle, drückende Hitze, die die Reichshaupt- und Residenzstadt in den Monaten Juli und August ab jetzt scheinbar immer zu bieten hat, weil Klimawandel haben wir passiert und wir wollen ja wirklich nichts dagegen tun. Bis auf ich und meine Familie, wir sind mit dem Zug gefahren. Wobei, zurück sind wir dann auch mit dem Auto gefahren. So viel ehrlich muss ich sein. Und das zweite Kapitel, das ist Italien. Weil wir uns gedacht haben, Kärnten liegt am Meer. Grado sind 2 Stunden und 100 Kilometer Luftlinie ungefähr vom Hauseingang entfernt. Und wir haben uns, und die Italiener sind ja allgemein bekannt für 2 große Vorlieben. Das eine sind Kohlenhydrate in mehrfacher Ausführung während dem Essen, was ich schon schätze. Und das zweite sind Kinder. Italiener schätzen kleine Kinder wirklich. Und da kommt keiner auf die Idee, die anzupflaumen, warum du da jetzt mit deinem Kind im Bus bist. Mann. Oder im Restaurant. Die freuen sich und sagen, oh, come bimba, piccola bambina, bellissima. Und das ist ja auch ganz nett, wenn man nicht von einem grantigen Menschen an der Teilnahme am öffentlichen Verkehr gehindert wird. Wie mir jetzt unlängst passiert ist, ich stelle mich mit dem Kinderwagen an, will den Bus eine fahren und mich überholt eine Rollstuhlfahrerin, drängelt sich vor. Es geht scheinbar wirklich mit einem Rollstuhl und nimmt mir den Platz für Kinderwegen und Rollstühle im Bus weg. Und dann habe ich schon ein bisschen blöd geschaut. Wahrscheinlich hat sie es eilig gehabt. This is water. Und sonst habe ich in Kärnten und in Grado anständig was zugenommen, weil, wie gesagt, der Kärntner hat gern Speck und der Italiener hat gern Kohlenhydrate und gemeinsam ist es eine ungute Mischung. Aber das ist dann eher Thema für andere Folgen der lieblichen Unterhaltungsmatinee, die Fetzenschädel gerne produzieren. Und die Italiener feiern Maria-Himmelfahrt, indem sie da ein großes Feuerwerk abschießen, abfeuern. Habe aber leider nichts davon mitgekriegt, weil ich geschlafen habe, oder zumindest probiert habe zu schlafen. Weil mit Kind schlaft man gern, wenn man es hat. Ja, ich gebe es zu, ich habe zu jeder Mahlzeit ein Gläschen Weißwein getrunken. Friulano. Interessante Geschichte, der Friulano hat früher Tokaj geheißen. Und dann sind die Ungarn und die EU gekommen und haben gesagt, du darfst nicht mehr Tokaj heißen, weil das darf nur der Tokajer aus Ungarn sein. Und deswegen heißt er jetzt ein Friulano. Das ist ein bisschen so wie mit den Marüllen. Mit der Marüllenmarmelade, die jetzt Aprikosen-Fruchtquark Schmiere heißen muss und alle regen sich auf, weil meine Identität wird gestohlen, Die Friulaner sind klug, die bauen sich eine eigene und eine neue. Man webt sich sein Netz der Kultur selbst. Und wenn man zu unkreativ ist, um sich sein Netz zu weben, ja, dann endet man in der Wachau. Und am Montag fängt die Schule wieder an und ich freue mich schon sehr. Komm, sei es drum. Sommerserie. Hansi, over and out. See you.